Kundgabe 1478. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.06.1940. Irdische Not. Gewaltsamer Eingriff. Lebendiger Glaube. Ohne einen gewaltsamen Eingriff ist eine Umkehr der Menschen nicht mehr möglich. Denn ihr Sinnen und Trachten ist einem falschen Ziel zugewendet und der Geist aus Gott daher geknebelt, so dass ein Erkennen der gefährdeten Lage fast unmöglich ist. Aus eigener Kraft also können sie sich nicht mehr erheben. Sie liegen gefesselt am Boden und bedürfen irgendeiner Hilfe. Und diese kann ihnen nur in der Weise geboten werden, dass ihnen blitzschnell die Erleuchtung kommt, den falschen Weg gewandelt zu sein. Und dazu muss das Denken der Menschen gewaltsam aus der gewohnten Bahn gerissen werden. Es müssen sich den Menschen Kräfte entgegenstellen, mit denen sie bisher nicht gerechnet haben. Und es muss ihnen vor Augen geführt werden, was für ein hilfloses, ohnmächtiges Geschöpf der Mensch ist, wenn Gott seine Hilfe von ihm zurückzieht. Sie müssen zwangsweise in eine Lage kommen, wo sie Zuflucht nehmen zum Gebet, so dass ihnen dann merklich Hilfe geboten werden kann und sie im Glauben und Vertrauen zu Gott finden können, wenn sie nur willig sind. Denn anders finden sie nicht zum Glauben zurück. Und Gott versucht daher, in dieser Weise noch das menschliche Denken zu ändern. Nur eine Lage, die, menschlich gesehen, hoffnungslos ist, lässt den Menschen eines höheren Wesens gedenken, so er solche Gedanken bisher verneint hat. Jedoch in vielen Fällen wird auch dieses welterschütternde Ereignis erfolglos sein in geistiger Beziehung. Es wird der ganz verstockte Erdenmensch keinerlei göttliche Fügung daran erkennen, er wird es hinnehmen, ohne seine Einstellung zu Gott im Geringsten zu ändern. Er wird, so er Gott noch anerkennt, ihm fluchen, ob der scheinbaren Ungerechtigkeit oder aber die Göttlichkeit ganz verneinen. Und für diese gibt es keinen anderen Weg der Rettung mehr. Sie sind restlos verloren für ewige Zeiten. Es wird also in keiner Weise ein Zwang ausgeführt auf das Denken der Menschen, sondern sie werden nur durch außergewöhnliche Schrecken und Leiden zum rechten Denken hingelenkt. Und es bleibt ihnen völlig überlassen, sich bejahend oder verneinend einzustellen zu Gott. Doch der geringste Wille zu Gott trägt ihnen vermehrte Willenskraft ein, so dass sie sehr wohl den geistigen Aufstieg ausführen können, wenn nur der Gedanke an Gott in ihnen lebendig wird und sie die Kraft von Gott erbitten und erhoffen. Der geringsten Herzensregung achtet der Herr und ist mit seiner Gnadengabe bereit. Es wird also dem Menschen gewissermaßen leicht gemacht, den Glauben an Gott wiederzufinden. Doch es müssen die Schrecken und Leiden dazu beitragen, den Menschen gefügig zu machen. Denn dann ist der Widerstand gegen Gott nicht so groß als bei einem gänzlich unbeugsamen, verstockten Menschen, der nur sich und seinen irdischen Vorteil bedroht sieht durch das göttliche Eingreifen und sich auflehnt gegen die Macht, die solche Gewalt hat. Gott aber suchet sonderlich, denen zu Hilfe zu kommen, deren Gottesdienst bisher nur Form war und denen jede Innerlichkeit mangelt. Er will ihnen helfen, die innere Verbindung zu finden mit dem höchsten Wesen. Er will, dass sie sich ihm hingeben in aller Vertrautheit, dass sie ihren bisher nach außen bekannten Glauben neu beweisen, indem sie Zuflucht suchen bei ihm, den sie bisher noch nicht recht erkannten. Er gibt ihnen also nun Gelegenheit, das, was sie zuvor äußerlich vertreten haben, innerlich zu erleben und in die Tat umzusetzen. Er will also ihren Glauben zu einem lebendigen gestalten, um sie nun auch die Kraft eines solchen Glaubens kennenlernen zu lassen. Er will, dass sie sich nun innig anschließen an ihren Vater im Himmel, den sie immer nur in leeren Worten angerufen haben. Gott will im Geist und in der Wahrheit angerufen werden, Und diese Not auf Erden wird viele Menschen dazu führen, sich im Geist und in der Wahrheit an den zu wenden, der allein Hilfe bringen kann. Und dann ist diesen das irdische Unheil zum Segen geworden, denn sie sind in Verbindung getreten mit ihrem Schöpfer, und dieser lässet sie nun nimmer aus. Er lenkt ihre Gedanken zum rechten Erkennen und führet sie durch Nacht zum Licht. Amen.